irre, was? Okay. Serving up the hottest beats in the mix. Yankees mashup volume 3. Voll die 80er. Yep, genauso. We'll be right back.

Wine Paris und Dolce Vita. Und hier zusammen mit Madonna. 19:30, halb acht. Hallo Nachtschwärmer. Ja, mein Albtraum ist wieder da. Ich kann es leider nicht verhindern. Er ist immer wieder da. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Oh nein. Erzähl ihn was von E.C. Kurt. Ein cooler Kerl. Ein cooler Kerl. Komm, lass mich meine Ansage machen. Ja, und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Aber nicht bei dir. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Radio Ohr. Dein Sender. Kick Buttowski. Cool, krass. Ab geht's. Ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich seh ne Top-Braut und sie mich auf. Sie winkt mich zu sich rüber. Verdammt, ich tick aus. Die Gedanken spielen verrückt, als ich hier näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Zu leben und deine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Oh, Ja, und der Song ist für alle, die heute Geburtstag haben. Jetzt gehst du mal raus, der lenkt mich hier dauernd ab. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass ich heute mit seiner Tochter ausgehe. Ja, wie sieht's aus? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Ach komm. Und mit dir fange ich an. Danke auch. Scheiße, nein. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alter. geht's hier ab. Und es soll ja schönes Wetter werden. Ja, das müssen wir gleich mal feiern. Fun, fun, fun, fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Fun in the sun. Get ready. Remixed. For Maximum Productions, it's what the people want to hear. Remixed Records. You're listening to the radio. Hey, ist ja echt waffenscheinpflichtig. Spezial. Wir haben 19.45 Uhr. Zeit für die Werbung. Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh Mann. Offizielle Teepause. Wahoo! Mehr nach der Werbung. Also. Klimaanlage, CD-Radio-Soundsystem mit MP3-Funktion, Einpackhilfe hinten, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Geschwindigkeitsregler und Begrenzung, LED-Tagfahrlicht. Da bleibt einem die Luft weg. Bei Citroën gibt es jetzt unzählige Extras inklusive. So sparen Sie zum Beispiel beim Kauf eines Citroën Berlingo Selection ganze 4.000 Euro gegenüber der UVP. Jetzt sogar mit günstiger 1,99% Finanzierung. Dieses Angebot der Citroën Bank gilt nur bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Die Nase des Menschen kann bis zu 1 Billion verschiedener Düfte unterscheiden. Na, dann kann sie bei Weber in Offenburg ja schon mal anfangen. Parfümerie und Kosmetikinstitut Weber. Besondere Düfte, besonderes Ambiente, besondere Beratung. Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit. Offenburg City, Hauptstraße 53. Entdecken Sie eine Welt voller schöner Dinge für Ihr Zuhause bei Holzwelt Helmke. Zum Beispiel die exklusive Aluminiumgarnitur Prinz. Ein Tisch, 4 Stühle für unglaubliche 485 Euro. Holzwelt Helmke in Appenweier oder holzwelthelmke.de. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laser-Frischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxis Bieler.de. Nettomarkendiscount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Phönixpalmen mit einer Höhe von etwa 1 Meter für nur je 4,99 Euro. Und Schwippschwapp oder Pepsi, die 2-Liter Flasche für nur 73 Cent plus Pfand. Einfach besser. Netto, einfach besser. Sie hören Parteien zur Wahl. Für den Inhalt sind die Parteien selbst verantwortlich. Wir sind keine Partei. Wir brechen keine Versprechen. Denn es geht hier um unsere Heimat und nicht um irgendeinen Wahlkreis. Du trägst die Verantwortung für die Welt vor deiner Haustür. Veränder sie mit uns, mit deiner Stimme für die Freien Wähler in der Ortenau. Sie hörten Parteien zur Wahl. Für den Inhalt sind die Parteien selbst verantwortlich. Machen Sie eine Reise in eine andere Welt. In eine Welt voller Klarheit, voller Schärfe und voller Lebensqualität. Vergessen Sie alles, was Sie je gesehen haben. Augenoptik Kreuzpaintner in Lahr. Mit modernster Technik und feinstem Optikerhandwerk erwecken wir Ihre Augen und schärfen Ihre Sinne. Sehen Sie wieder klar und deutlich. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Wahnsinn! Die Stick-in-Deal-Woche bei McDonald's. Gratis 100 frische Burger täglich für die schnellsten Stick-in-User. Einfach Deal vorzeigen und heute noch einen McDonald's-Klassiker abstauben. Aber nur mit installierter Stick-in-App. Jetzt kostenlos downloaden und weitere Infos erhalten. Nix wie hin mit Stick-in. Nur bei teilnehmenden McDonald's-Restaurants in der Region. Nicht während der Frühstückszeiten. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Heute am Freitag steigt wieder die legendäre Single Party. Die größte Single Party mit der längsten Tradition in der Ortenau. Und heute gibt es ein paar Neuigkeiten sogar. Erstens, Ladies bekommen bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Dann wie immer die Poststelle mit Love Letter, mit Briefeaktion. Lustiges Briefeschreiben für ganz Schüchterne. Der perfekte Weg, den ersten Schritt zu tun. Dann gibt es die Leuchtarmbänder, die Signalarmbänder. Grün, Single, bin für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben. Oder hab keine Lust. Dann ganz neu, Hardcore Fessel Game. Melde dich am Stand an und lass dich per Zufall auslosen. Und da gibt es nämlich Fesseln. Er oder sie, sie und sie, er und er. Alles kann passieren. Dann werdet ihr gefesselt. Mit echten Handschellen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und dann gibt es eine Auslosung um 23.30 Uhr und so weiter. Ebenfalls neu, zum ersten Mal, Karaoke-Party im Bistro. Der Partyspaß schlechthin. Jeder, der mitmacht, erhaltet auf jeden Fall ein Sekt gratis. Wer traut sich, ob allein oder zusammen? Heute Abend mit Karaoke-Jockey Nickes. Yeah. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Durstlöcher. Ja, Durstlöcher mal wieder. Mit einem spitzen Line-Up. Marc Antonio. Luigi Madonna. Als Headliner und dann Future Tracks. DJ Miller, Lampenfieber, Live, Miss Flora, Ron Feller, Nasty, Gleis 5, Techno und Akura. Das morgen im Codex in Aachen. Einlass ab 18 morgen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Seid ihr mit dabei nach Schwärmer? Wer hat Lust auf eine Party? Aber ja, in dem Fall erkläre ich hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Hurra, Baby! Ja! Party! So, Leute, Vollgas! Enrique Iglesias. Enrique Iglesias und Jean Paul. Bei mir geht's wieder ab hier. Das ist wieder furchtbar. Du bist ein echter Totalschaden. Oh, das muss ich alles mitmachen am Schwärmer. Männer sind solche Idioten. Und ich hab ihren König geheiratet. Ja. Hier geht's ab. Hier passiert's. Freitagabend. Action. Freitagabend. Probably the best beer in music. Coming up. Jetzt gesagt, Frankie Goes to Hollywood und Martin Garrix. Yeah. Come on. I want everybody on the right side. I feel so good. Right about now. Give me some more. And watch for my man. Give me some more. Der Freitag. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Frankie Goes to Hollywood, huh? Aber hier mit Britney Spears. 4:20 Hallo, Nachtschwärmer. Ja, wieder Freitag, weil es gibt Hoffnung. Hab's vorher schon gesagt, mit dem Wetter. So, jeden Freitag habe ich ja irgendeine neue Version von der Helene Fischer Atemlos. Heute natürlich wieder. Letzte Woche war sie arbeitslos, glaube ich. Und die Rockversion. Und jetzt nochmal eine andere Version, aufgepasst. Hallo? Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? On your Maximum Music FM. Maximum. unsere Nacht wie für uns Rocker gemacht. Oh, oh, oh, oh. Ich schließ die Lederjacke, mach die Haustür zu. Ein Brennen auf der Haut, wie bei Rose Tattoo. Oh, oh, oh, oh. Was das heute Nacht auch ist, Partys, die man nie vergisst. Dieses Fest hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Ratzevoll durch die Nacht, total verkatert, aufgewacht. Ratzevoll, einfach raus, weiß nicht wie, aber ich bin zu Haus. Ratzevoll durch die Nacht, spür, was der Rock mit uns macht. Ratzevoll, sorgenfrei, Rock an Jenne, ich bin dabei. Ja, super. I said a hip hop, a hip it to the hip hip hop. You don't stop the rock to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now what you hear? Aber jeder zweite Song, da geht's immer ums Trinken, ha? Anscheinend. Yeah.

that's the deal, now, dude. Unverkennbar, eh? Peter Gabriel, Sledgehammer. Und hier mit Shakira und Lily Allen. Erster Freitag, immer live hier bei Hitradio. Um ihr Gehör bitten. Die Schumpfes ist abgelassen. Der Actionfighter. Are you ready? Tube Radio Show. Exklusiv. Hey! Pick it up. Hey! Pick it up. Hey! Pick it up. Hey! Pick it up. Yeah. everything singing. The only important thing these days is rhythm and melody. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Yo, Pharrell, ooh, Caribou, yeah, I can have a big machine bad you. So, hit me up when you pass through. I give you something bigger than to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. Yeah, Robert Tinker. Aber nicht nur. Fatboy Slim. Cypress Hill ist da drin. Und noch ein paar andere. 20.25 Uhr am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Oh, kann's nicht oft genug sein. Ich freue mich, dass es richtig schönes Wetter wird. Vor allem, wenn es dann richtig Sommer wird. Dann ist das Thema Arsch und Titten. Titten, Titten, Titten, Titten. Arsch, Arsch und Titten. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Oh! Yeah. Hey, back again. Take it to wreck it. Let's begin. Eine gewaltige Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Just a matter of time. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Ah, step by step on Midnight Oil. Studio@hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse fürs Studio hier. Und die kommen auch bei mir an. Musikwünsche, Grüße. Bitte schreibt mir. Da geht's nämlich schon los mit Grüßen. Und zwar der Fred Ilano von der Look in Bühl Busmatten. Der wird gegrüßt. Die haben da Schicht. Und seine Kollegen, danke, denke ich, hören auch mit. Dann wird gegrüßt der Michael Piefke. Der ist vermutlich in der Werkstatt und schraubt am Auto rum. Und er will auch Freestyle, das kriegt er noch. Fürs Bier holen gegangen, habe ich ein bisschen Ruhe. Ah, das ist so richtig angenehm. Wen haben wir denn hier? Hey, Charlie! Wenn er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! And I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls that get love.

AV8 Spezial. Freitagabend. Voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. Volles Tempo, eh? Wire Contios, hey, na, na, na. No one will stop me. Hey, it's Hit Squad DJ Zone. Go in. Never was a quitter, tasting like a rainbow. She's got the look. phänomenal, ha? Legenden, Roxette, The Doors und Stevie Wonder. Guten Abend. Das Verrückteste. Riesig, gewaltig, dreidimensional. Oh Mann! Wie heißt das? Was ist das? Oder wer ist das? Ladies and gentlemen, dancing music played here tonight. Radio on. Now, back to the party. Ja, Rofo, let's go. Jetzt kommt noch eine kleine Vorschau. Jetzt machen wir den Samstag. Das war ja vorher der Freitag. Und jetzt machen wir den Samstag. Im Loft Lahm, You Own the Night. Einlass 22 Uhr ab 18. Aktion, kauf eine Flasche Wodka, erhalte 2 bis 24 Uhr. Im Shooter sind La Hangover Party am Samstag. Im Bergwerk DJ Night, 3 DJs Party pur. Dann die Bar in Media Ü, 30 Fete am Samstag in der Schlosswaldhalle in Berghaupten. Dann ist in Aachen Nightlife, die Musiknacht von Hitradio. Einmal bezahlen, 16 Mal dabei. Und im Musikclub Milieu in Haslach, On the Night, Soundshakers. Hier kommt was Neues, Wildes, Buntes. Wechselnde DJs und diverse Specials erwarten euch. Und im New Life in Riegel ist Mike Kane mit einer Club Night. Und apropos New Life in Riegel am Kaiserspiel, da bin ich ja am Pfingstsonntag. Nachtschwärmer, das solltet ihr euch merken. Pfingstsonntag, seiner 90er-Spezial, Gigant der 90er. Da war ich ja ganz viel unterwegs im Kaiserstuhl, Herbertsheim, die ganze Gegend. Kenzingen, wo auch immer, Weißweil, Endingen. Und da war ich ja seit Jahren nicht mehr. Another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because that's enough for this. Leave your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. Cambio lento, el afro que baila y le pone sentimiento.

Dann auch neu heute, zum ersten Mal, Karaoke-Party im Bistro. Der Partyspaß schlechthin. Jeder, der mitmacht, erhält ein Sekt gratis. Wer traut sich? Karaoke mit Jogey Nickes. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Morgen Samstag im Codex. Durstlöscher. Mit einem riesen Line-Up. Marc Antonio als Headliner und Luigi Madonna. Aus dem Future Tracks DJs Miller, Lappenfieber Live, Miss Flora, Ronfeller, Nasty, Gleis 5 Techno und Akura. Absoluter Wahnsinn! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf. Und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ja, ganz allein, hier bin ich wieder. Hehehehe. raus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, wieder mein Solo-Auftritt, in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brett, Fett, Rauch, Schiff, Hose, die Beute mit Pose-Ausschnitt. Komm in den Club und genieß den Ausblick, die Worte schmuck und die ist auch schick. Ich sing ne Hook, bei der jeder austickt, meine Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Egal, mal aus kann, muss er mal drin sein, bin kein Hausmann, brauch unbedingt einen Ring, der taugt dran. An die Bar, ich laber eine Frau an. Für die Lege, für mich 7 Mojito, mit einem Ei fällt mir jedes Lied so. Zum Sommer, zum Song von Placebo, in Blau und die Dame, die Pro. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Wahnsinn, ha? Macklemore Spezial. Mit Seat und so weiter. Bei mir gibt's wieder Ärger. Hallo. Was ist, Al? Was gibt's? Lies es mir von den Lippen ab. Nein, das mache ich nicht. Was ist wieder los? Kann ich dich was fragen? Wie ist das, wenn man ein Leben hat? Oh nein, jetzt hat er wieder seinen moralischen... Es war vor 20 Jahren. Poker ist großes Spiel. Meine damalige Freundin, gut, später ist sie meine Frau geworden, aber das ist eine andere traurige Geschichte, hatte die komische Angewohnheit, mich anzuschreien, wenn ich im Spiel war. Natürlich hasste ich das, natürlich schrie sie immer weiter und einmal, als ein 300-Pfund-Baker auf mich zuraste, da habe ich... Und als ich wieder zu mir kam, hatte ich 2 Kinder und verkaufte Schuhe. Ich meine, wenn ich 65 bin, kriege ich den goldenen Schuhlöffel. Und den kann ich anspitzen und in mich reinstecken, wenn ich 66 bin. Ja, hoffentlich ist bald soweit. Oho, wow. Ja, hey. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. Believe in what I say to you, the only James Dean. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Yesterday's percussion, today's technology. Elektriker, Salsa is in with me. The new age sound is on the moon. I give you now the second groove. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Now you know my secret, electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Hasum, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Elektrika, Salsa. Oh, Elektrika, Salsa. Yeah. Elektrika, Salsa. Oh, yeah. Einfach super, hä? Huh? Elektrika Salsa. Salsa. Aus alten Tagen. Elektrika Salsa. Oh. Elektrika Salsa. Ah, da kennst du einen neuen und der mit die Kroche off, OFF, ja. Hey, was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Sir, ja, Sir. Ja, Sir. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Nur für Leute mit Geschmack. Should I listen what you say or listen what your folks say? It's a tough decision to make. I don't really wanna lose you. But I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitude. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, say I'm so confused. Ja, Colonel Abrams, hier ist der Freitag. If you think I can afford to support you if you want to, ever think about ever selling down. And I'm so confused. I'm like a man in a cage, and I'm so in love with you. I'm trapped. Your thoughts are in the way, and I don't know what to say. You see, I'm trapped. Oh, I told myself over and over again, what I'm gonna do about it. Say it again. Oh, baby, I'm trapped. I'm trapped. Absolut spitzenmäßig, ja? Nicki Minaj und Colonel Abrams. No wonder they job and no father. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Doch. Beeilen wir uns müssen. Hit Radio Spezial. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Da ist wieder alles drin, ha? Gwen Stefani, Beastie Boys. Queen, ja.

Ja, zwischendurch eine kleine Blitzermeldung. B3 Baden-Baden Richtung Rastatt. Höhe Sandweier, ein Blitzer. Dankeschön an Christian Fritz. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier! Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Euch was braucht? Kaputter Scheiß. We have now taken over your radio. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Oh. Wir ziehen durch die Straßen, in die Clubs kommen wir nicht rein. Hab mich schick gemacht, doch erst da kommst du nicht rein. Aufs Maul. Jedes Tabu, mach dir um dein Auge ein lila Liebes-Tattoo. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Ich feier bis der Tag anbricht. arbeitslos durch den Tag. Ich bekomm mein Geld vom Staat. Arbeitslos bleibt daheim, Miete zahlt sich von allein. Arbeitslos durch den Tag, andere schuften, ich krieg Hart. Arbeitslos steh ich hier, trink ein Dose Bier mit mir. Heute am Pöbeln, 1000 Stadtanzeigen. Alles, was ich will, ist mein Hartz IV. Wir haben nicht gelernt, scheiß doch auf die Schule. Bett gibt's auf die Hand beim Arbeitsamt. Plötzlich läuft am Bahnhof meine Traumfrau vorbei. Die kenn ich aus dem Fernseher von RTL 2. Zahlt sich von allein. Yeah! Dann will ich mehr zahlen, ich muss mich bewerben. Ertränke all die Sorgen. Na, haben wir viel Spaß noch, Schwärmer? Vollkommen übergeschnappt. Na geil! Ausgeflippt und abgehoben. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgefuckte Tonleiter. Hey, hey, hey. Erster Freitag und ich geleite euch ins Wochenende. Alle freuen sich aufs schöne Wetter. Hey, super. Die doofe Witze-Ecke. Gut. Jetzt muss ich ein bisschen weit ausholen. Ihr kennt ja die Geisens. Ja, na bitte. Ja, ja, kleine Probe. Weißt du, warum der die Titten andauernd rausfallen? Weil die nicht zu ihr gehören. Die Neuen. Hör auf, Robert. Das gehört sich nicht. Genau, die Geisens. Die Millionärsfamilie. Die immer auf RTL 2 kommt. So scheint. Und die Frau Geisen, die Carmen, hatte ein kleines Problem. Man spricht es nicht an, aber ich muss es mal behandeln. Sie hatte übergroße Schamlippen. Ja, das darf man nicht so laut sagen. Das hat sie gestört. Dann ist sie zum Professor nach Düsseldorf. In eine Spezialklinik erster Klasse. Und da hat sie ihr Problem erklärt. Da hat er gesagt, ja, Frau Geisen, darf ich Carmen sagen? Ja gut, Carmen, das ist kein Problem. Da kommen Sie, einen Tag später gehen Sie wieder. Na, hat sie gesagt, aber Herr Professor, das muss ganz diskret werden. Mich kennt doch jeder. Ich gehe unter dem falschen Namen rein. Niemand darf das wissen. Gut, kein Problem. Gut, die Carmen lockt sich ein in einem erste Klasse Krankenzimmer. Die Operation findet statt. Am nächsten Morgen wacht sie auf, guckt sich um. Jetzt sind da überall Blumensträuße. Mindestens 100 Blumensträuße. Jeder in der einzelnen Vase. Oh, dann war sie schon sauer. Als erstes hat sie mal ihrem alten, wollte ich schon sagen, ihrem Mann gerufen. Robert! Ja, Robert, nicht beiden Breiten irgends, hä? Robert! Robert. Ja, ja, der Robert, der war froh, dass sie mal losgehabt haben, einen Tag. Dann hat es den Professor geklingelt und der ist gekommen und hat er gesagt, ja, liebe Frau Geisen, bitte regen Sie sich wieder ab, das ist gar kein Problem. Jetzt lesen Sie doch mal, was in dem Strauß hier steht. Da ist ein Kärtchen. Da macht sie das Kärtchen auf und da steht da, ich wünsche dir gute Besserung, liebe Carmen, und vielen Dank. Ich habe jetzt zwei neue Ohren. Gruß, Niki Lauda. Ja, und dann hat der Professor ein Bild gezeigt vom Niki Lauda. Was sagt sie dann? Boah, die Dinger sind doch der Burner. Ja, genau. Das ist der absolute Wahnsinn. Hey, voll abgefahren. Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenende und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Was für ein Albtraum. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make the twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I'm cool, it's cool. Party people in the house, move. Okay, ich krieg mich fast nicht mehr. Ja, das ist der Freitag bei Hitradio. So, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. Oh, komm. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Schauen wir mal kurz auf die Mails. Petra und Markus grüßen mich. Letzte Woche hätte ich Crow und Westernhagen gespielt. Ich soll es nochmal bringen. Mal schauen, hä? Ihr zwei. Der Toni Schlack hat sich Sabrina Boys gewünscht. Muss ich mal schauen, Toni. Carsten Schneider. Er grüßt auch uns hier. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. open your mind. What a beautiful day. Tim Bensko. 21.45 Uhr. 3 von 10. Zeit für die Werbung. Ja. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten? Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Erleben Sie das romantische Landhotel Dammenmühle in Larsulz mit seinem einzigartigen Ambiente. Besuchen Sie unser neu eröffnetes Brauhaus und genießen Sie frisch gezapfte saisonale Original-Dammenbräubiere täglich von 11 bis 24 Uhr. Mehr Infos unter dammenmühle.de. Die Dammenmühle in Larsulz. Gemütlich, urig, badisch. Du hast immer noch Herzbeschwerden. Ja, wieso? Weil du mal zu meiner Zahnärztin Astrid Tabellion gehen solltest. Entzündungen der Zähne und des Zahnfleisches können Herzerkrankungen verursachen und die kennt sich da aus. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion am Busbahnhof in Offenburg. Unsere neue Homepage, dentabellion.de. Was heißt für dich Party auf Badisch? Na, ist doch logisch. Bergwerk. Explosiv und einzigartig. Deine Diskothek in Offenburg-Elgersweier. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. 32 cm? Steinstark. Klingt verdammt gut. Der neue Trendpflasterstein Felis von Uhl. Wasserdurchlässiges Pflastersystem mit optimaler Ökobilanz. Erhältlich in 32 x 16 cm. Jetzt für nur 16,95 Euro pro Quadratmeter. Pflastersteine von Uhl. Da stehe ich drauf. Tja, Muckibude war gestern. Sportpark Schutterwald ist heute. Das Fitness- und Gesundheitszentrum in der Region. Freuen Sie sich auf individuelle Betreuung und kompetente Spezialisten für Rücken, Abnehmen und Vitalität. Sportpark Schutterwald. Mehr Infos unter sportpark.tv. Auf der Suche nach der besten Rendite? Wie wär's mit Gold und Aktien? Oder doch lieber Bildung? Investieren Sie in Ihre Bildung. Wie erfahren Sie unter wissenhoch3.de, der Homepage der Gewerbeakademie. Schauen Sie mal rein, denn Investition in Bildung lohnt sich. Wissenhoch3.de, das zahlt sich aus. Egal wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Jede Disco ist gleich, dachte ich, bis ich im Tanzcafé Merlin war. Naja, Disco ist halt nicht gleich Disco. Schau selbst unter disco-merlin.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag im Codex. Da gibt es ein paar Neuigkeiten. Genau. Also erstmal Single Party, die bekannteste Flirtparty der Region mit der längsten Tradition. Ladies bekommen bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Dann gibt es ja die berühmte Poststelle. Da kann man Briefe schreiben. Weil jeder bekommt eine Nummer auf die Brust, auf die Jacke, auf Bluse, was auch immer. Und dann gibt man den Brief ab an der Poststelle. Wenn man Glück hat, bekommt man Antwort. Genau, und dann gibt es noch die Leuchtsignalarmbänder. Die signalisieren den Single-Status. Zum Beispiel grün, Single für alles offen, quatsch mich an. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder habe keinen Bock. Ganz neu, die Hardcore-Fessel-Game. Ein besseres... Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ja, ein besseres... wo war ich jetzt wieder? Ein besseres Kennenlernen gibt es nicht. Melde dich im Stand an und lass dich per Zufall auslosen. Dann bekommt ihr die Fesseln, also Handschellen. Er, sie, sie, er oder sie und sie, was auch immer. Alles kann passieren. Und je länger er zusammenbleibt an den Handschellen, desto mehr könnt ihr gewinnen. Und dann auch neu heute Karaoke im Bistro. Karaoke-Party im Bistro. Parallel zur Single-Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Jeder, der beim Karaoke mitmacht, erhält ein Sekt gratis. Wer traut sich? Zum ersten Mal im Bistro im Codex in diesem Abend mit Karaoke. Jockey Niggas. So, morgen Samstag. Durstlöscher. Durstlöscher-Party. Einlass 22 Uhr ab 18. Mit Riesenliner Marc Antonio. Luigi Madonna. Future Tracks. DJ Smiler. Lampenfieber live. Miss Flora. Ron Feller. Nasty. Gleis 5 Techno Akura. Alles dieses Wochenende im Codex in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! So, das war die Werbung. Hier ist immer noch euer Charlie. Hier zeigt er uns endlich, was er wirklich drauf hat. Test. Nämlich gar nichts. Null. Jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Deine Augen machen blink,

dem neuen Hauptdarsteller konnte das nicht klappen. Aber wir erinnern uns an den alten Hauptdarsteller, an Charlie Harper. Zum Beispiel. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Säuferkoma. Ja. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Ja. Säuferkoma. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr Verkehr da unten hätten, müssten Sie Ampeln aufstellen. Das ist ja noch besser! XXXL. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again! Sound der 90er. At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise. somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Well, I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here. Silver, Red Five, 90er Spezial. Das war so mehr die damals so die Techno-Schiene. Ja, so ist es damals. Es gab auch die Eurodance-Geschichte. Die haben wir jetzt. Hi. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er.

We have never had to put a wall up to keep our people in. Ich bin ein Berliner. 6 Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern. Keiner wankt, der Regen passt unaufhörlich nieder. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, Tor, Tor. Der Traue der Macht. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Ach, ist das schön. Da kommt eine Flanke rein. Die Engländer haben eine Schusschance. Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. Den Kapitän Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation. Meine Damen und Herren, it will be interpreted by Mr. Milosevic. Gute Nacht, Ernie. Gute Nacht, Dad. Das ist der Sound der 90er. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah, people. To wreck it, let's begin. Energizer. Tag team, back again. Check it, to wreck it, let's begin. Tranquility. Fall for love, I will call you. Ah, diese Songs sind alle gelaufen. Auf vielen Tanzflächen Nachtschwärmer in den 90ern. Das ist für mich das Stichwort Nachtschwärmer. Da werde ich auch viel 90er bringen. Und zwar, die Überschrift für diese Veranstaltung heißt Gigant der 90er. Gigant der 90er. Und zwar, da war ich in den 90ern im Kaiserstuhl viel unterwegs. Zum Beispiel Endingen, Ottenheim, Herbolzheim, Wiel, Eichstätten, Oberhausen, Rheinhausen, Nimburg, Kenzingen, Köndringen, Münchweier, Ringsheim, Orschweier, Malderdingen, Bleichheim, Iringen, Weißweil, Oberwitten, Brechtal, Teningen, Schuttertal und so weiter. Und da bin ich am Pfingstsonntag, 8. Juni, in Riegel, im New Life, das ist eine Diskothek. Da lade ich alle ein. Also Pfingstsonntag, Einlass 21 Uhr. Und da bin ich zum ersten Mal mit dieser Gegend seit den 90ern.

Ja, kommt die 17-jährige Tochter aus der Schule und sagt, Mami, wir sind heute alle untersucht worden. Stell dir mal vor, nur eine ist noch Jungfrau. Ja, das bist du, mein Kind. Nein, die Lehrerin. Komm, einen noch zum Abschluss. Ein Bademeister sitzt am Strand in seinem Stuhl. Plötzlich sieht er einen Blinden mit einer Sexpuppe am Strand entlang gehen. Er springt auf, geht zu dem Blinden und sagt, entschuldigen Sie, Sie können doch hier nicht mit einer Sexpuppe durch die Gegend laufen. Hier sind viele Kinder. Blinder, mit was bitte? Ja, mit einer Sexpuppe, die Sie da tragen. Blinder, scheiße. Jetzt habe ich den ganzen Winter über mein Schlauchboot gebumst. Das kann man ihm verzeihen. Hey, Nachtschwärmer! Aufstellen! Das ist ja furchtbar! Dreht sich doch mal richtig auf. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. Braucht man nicht eine Genehmigung für sowas? Macht uns zur Sau, wenn die Sendung vorbei ist. Für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Don't talk.

Das Beste am Fertighaus war für mich die große Planungssicherheit. Einzugstermin und Kostenrahmen standen einfach fest. Die Fertighausausstellung bei der Messe Offenburg. Inspiration und Beratung. Öffnungszeiten auf fertighausausstellung-offenburg.de. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laser-Frischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Du selbst umher und hörst immer nur das Gleiche? Deine Lieblingssongs brauchen einen neuen Anstrich? Du willst die angesagtesten Beats aus den Clubs? Dann komm mit auf die Decke. Mix Picks, das Picknick mit den Beats. Anschalten und am Körbchen horchen. Mix Picks, das Picknick mit den Beats. Live mit DJ Nick Rivers. Wir picken zu den Beat. Mix Picks, jeden Mittwochabend ab 19 Uhr und nur bei Hitradio Ohr. Präsentiert vom Autohaus Wild, Ihr kompetenter Nissan-Partner in Bühl-Fimbuch. Gewinner des Nissan Global Award als eines der besten Nissan-Autohäuser weltweit. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's ab, es ist schon geöffnet. Heute ist die legendäre Single-Party im Codex. Die bekannteste Flirt-Party der Region mit der längsten Tradition in der Ortenau. Genau so ist es. Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freigetränke. Dann gibt es die berühmte Poststelle mit der Love-Letter-Aktion. Die Leuchtsignalarmbänder, die kennen wir ja. Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Ganz neu heute die Hardcore Fessel Game. Also Handschellen. Er sie, sie sie oder er. Alles kann passieren. Wer am längsten sich in den Handschellen zusammenhält, kann was gewinnen. Da werden die Fesselpaare prämiert. Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Wow. Dann auch neu heute zum ersten Mal Karaoke-Party im Bistro im Codex in Aachen. Der Partyspaß schlechthin. Jeder, wo mitmacht, erhält ein Sekt gratis. Wer traut sich? Wie gesagt, zum ersten Mal im Bistro an diesem Abend. Mit Karaoke-Jockey Nickes. Morgen Samstag, 17. Mai. Durstlöscher. Genau, Durstlöscher. Wieder mit einem Riesen-Line-Up. Marc Antonio. Luigi Madonna. Isse Smilla, Lampenfieber. Miss Flora, Ronfeller, Nasty, Gleis 5 Techno und Akura. Lampenfieber live. Ja, ist ja der Wahnsinn. Denn jetzt kommt's Knüppeldick. Schräger, komischer, noch lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Fährt voll ab. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Remember how it all changed. Yeah, my father. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, thought I'd never lose her out of sight. We meine letzten 10 Minuten sind angebrochen nach Schwemmer. Bitte besucht mich auch bei Facebook. Einfach in die Suchleiste eingeben. Charlie 2000 in Buchstaben. Und dann ja, ihr wisst ja, wer kennt wen, hört auf. Das sind viele heimatlos jetzt, oder? Also wer da nicht heimatlos sein soll, der geht zu Facebook und klickt mich da an. Kein Problem. Ah, don't you worry, Swedish House Mafia. Oh, mein Freund Erle, wieder halb dicht. Lässt wieder kluge Sprüche von sich. Ja. Deine Frau ist nur so lange sexy, bis sie deine Frau geworden ist. Ja, wenn ich dann Feierabend habe, dürfen wir uns schön verabschieden, oder Erl? Was meinst du? So ein Blödsinn, wir rufen, hau ab! Das ist unmöglich, der Kerl, wirklich wahr. Metallica und Michael Jackson. Komm, beruhige dich wieder. Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Er ist wieder hackedich. Yeah. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Jetzt? Das war's. Echt jetzt? Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Ah. Gute Nacht, liebe Leute. Auf zu den